Ja, Heiner Müller, Sie haben ja vor einer Zeit mal Ihre Vorliebe für Interviews und Gespräche bekannt, weil, wie Sie sagten, man da frei formulieren kann, man nicht redigieren muss, man am nächsten Tag das Gegenteil sagen kann, weil das mehr Performance ist und insofern dem Theater näher als der Literatur. Haben Sie deswegen die Zusage für diese Bücherrunde gegeben? Nee, eigentlich nicht nur, weil ich Sie sympathisch finde. Und ich wusste überhaupt nicht, wie das hier vonstatten geht und was hier stattfindet. Dankeschön. Ja, Mitte der 70er Jahre hat der Henschel Verlag diesen Band mit Stücken von Ihnen herausgegeben und jetzt mit ziemlicher Kontinuität diese graue Reihe. Wenn ich da gleich was sagen darf. Mögen Sie diese Farbe besonders? Die Farbe habe ich mir ausgesucht, weil die anderen finde ich so scheußlich, ja. Sind alles Bonbonfarben. Aber ich habe fast noch nie jemanden getroffen, der das kaufen konnte in einer Buchhandlung. Tja. Es gibt bei uns diesen schönen Begriff. Den habe ich selbst mal gehört, Prestigeauflage. Das heißt, es werden Sachen aufgelegt, dann hat man sie aufgelegt und dann kriegt man sie nicht. Wie hoch ist die Auflage? Ja. Ich habe keine Ahnung, ich glaube 3000 wahrscheinlich. Oh. Aber in Berlin, die fanden sie ganz am Anfang vielleicht in der Brecht-Buchhandlung und dann sind sie weg. Und wenn ich dann zum Verlag gehe und sage, das ist weg, keiner kriegt das, sagen die, ja, aber die Auflage ist nicht verkauft. Und gut, aber das ist vorbei jetzt. Das ist eine Rückschau. Haben wir uns auch schon es gibt da irgendwelche Katakomben im Verlagswesen, die ganz schwer zu durchschauen sind. Naja, nun sind ja gedruckte Theatertexte sowieso immer nur die halbe Wahrheit, weil sie ja eigentlich wirklich für eine Aufführung da sind. Na, oder die ganze, weil die Aufführungen sind ja nicht immer gut. Ja, ich meine, sowieso meine Frage, sind Ihre Texte trotzdem auch Lesetexte? Sie sind ja sehr sprachlich, sehr dicht formuliert, Sie arbeiten mit Zitaten, also es ist schon immer ganz günstig, wenn man die auch vorher oder nach der Aufführung mal lesen kann. Ja, sicher, das wäre sehr günstig. Ja, da kann man sich eigentlich nur freuen und voll Erwartung sein. Es war noch immer so, dass die, wenn ein Theater, ich rede jetzt wirklich über Vergangenheit, wenn ein Theater ein Stück von mir spielen wollte, dann hat der Kampf um die Erlaubnis, das zu spielen, so viel Energien verbraucht, dass es nicht möglich war, in der gleichen Zeit auch den Text zu drucken. Der kam dann immer ein halbes Jahr später. Und daraus entsteht unter anderem die Legende, dass Müller ein schwieriger Autor ist. Das ist wirklich so. Ist das eine Legende? Ich glaube schon, ja. Ich halte mich für einen völlig primitiven Autor. Aber, aber ich meine, es gibt ja wirklich bei Theaterleuten, also bei Schauspielern, wie ich von einigen weiß, und ich meine auch bei Zuschauern, so eine gewisse Schwellenangst, dass sie eben schwierig seien. Und nun werden ihre Stücke, wie man sieht, in diesem Jahr doch mit einigem Erfolg gespielt. Sie bestätigt das, ja? Also, dass sie doch zu verstehen sind. Nee, ich glaube, es entsteht einfach daraus, dass keiner glaubt, dass einfach das gemeint ist, was da steht. Alle denken, da ist noch was dahinter. Der meint noch irgendwas ganz Schlimmes, was er nicht direkt sagt. Und ich habe eigentlich immer das geschrieben, was ich meine, soweit ich das beurteilen kann. Und das ist wieder eine andere Sache, das Verhältnis zwischen Intention und Text. Das ist für den Autor selbst auch nicht ganz durchschaubar. Naja, um das klarzustellen, Sie haben ja nun Ihr erstes veröffentlichtes Stück, also den Lohndrücker aus den 50er Jahren, haben Sie in eigener Regie am Deutschen Theater herausgebracht. Sie sagten damals, es sei Ihr aktuellstes Stück. Warum? Das glaube ich im Moment, in der jetzigen Situation der DDR, ist es das aktuellste Stück für ein DDR-Publikum. Weil alle die Fragen, die dieses Stück stellt, also das ist 56 geschrieben und ich glaube 58 aufgeführt, inzwischen öfter aufgeführt. Und all die Fragen sind nach wie vor offen und sind nicht beantwortet. Jetzt wollte ich und dass die Fragen offen sind, ist vielleicht erst seit ungefähr einem Jahr so ins allgemeine Bewusstsein gedrungen. Ja. Zum Beispiel die Frage des Verhältnisses zwischen Disziplin und Demokratie. Hm? Ja. Oder kann man alles zum Beispiel, das ist aber eine Folge schon. Hm? Ja. Weil, es fehlt einfach eine Motivation zur Leistung. Und das liegt daran, dass man sich zu lange damit zufrieden gegeben hat, dass Disziplin sein muss. Aber Disziplin allein schafft nicht Kreativität und man kann keine moderne Industrie in Gang halten oder aufbauen, nur mit Disziplin. Das braucht auch Kreativität, also auch Freiräume. Na, Sie haben das ja ein Jahr vor dieser Aufführung, also vor 2 Jahren haben Sie mal ein Interview gegeben, wo Sie die Frage auch gestellt haben, also ganz direkt, das ist im Grunde genommen auch das Thema von Professor Gilde, wie macht man Produktivität attraktiv? Und Sie meinten also, dass diese Frage wichtiger wird. Sehen Sie das heute auch so, ja? Ne, ist doch in allen Lebensbereichen so, ob jetzt im Fernsehen oder im Theater, wenn einem was Neues einfällt, dann muss er sich lange überlegen, ob er das laut sagt. Weil das bringt ja da fordert ja Professor Gill dazu auf. Also wenn jemandem was Neues einfällt, dann stellt er Altes in Frage. Und es gibt genügend Leute, die davon leben oder ihren Standard halten damit, dass es alles so bleibt, wie es ist. Und jeder neue Gedanke, jeder neue Impuls stellt dieses Gleichgewicht in Frage. Und ich kann da nur zitieren, es ist uralt, vor 15 Jahren, glaube ich, hat, wer war es, einer unserer großen Altphysiker, der inzwischen verstorben ist, das mal in einem Interview formuliert. Das Problem ist, dass jede Institution hat natürlich eine Tendenz zur Konservierung ihrer Struktur. Das ist fast ein Naturgesetz. Und neues Denken tritt immer auf als verworrenes Denken oder erscheint als verworrenes Denken, weil es mit den alten Kategorien nicht zu fassen ist. Und deswegen ist neues Denken eine Bedrohung für Institutionen und Strukturen. Und damit müssen Strukturen und Institutionen lernen, umzugehen. Und mit diesem Risikofaktor von Kreativität oder neuem Denken. Und ich meine, das trifft sich ja eigentlich mit dem, was Sie in Ihren Büchern schreiben. Professor Gill geht davon aus, dass es natürlich an jedem Einzelnen liegt und dass es wirklich Methoden gibt, das auch durchzuführen. Bloß viele Einzelne machen dann natürlich ein Ganzes, vor dem der Einzelne das Gefühl kriegt, dass es gar keinen Sinn hat, wenn er als Einzelner etwas unternimmt. Natürlich haben Sie recht. Sehen Sie da Theater eigentlich als so eine Art Laboratorium sozialer Erfahrungen an, wie das Brecht auch mal sich vorgestellt hat? Ja, schön wäre es, aber man darf das Theater auch nicht überschätzen. Da ist sicher einiges möglich und ich finde es viel wichtiger, zum Beispiel hier Theater zu machen, als in Frankreich oder in der Bundesrepublik oder sonst wo, weil da bedeutet das nichts. Aber hier ist es einfach eine Öffentlichkeit und es ist eine Möglichkeit, mit einem Publikum in einen Dialog oder auch in einen Konflikt zu kommen. Und das ist hier im Moment ungeheuer wichtig, glaube ich. Und wo wäre da der Angriffspunkt? Ich meine, jetzt gerade beim Lohndrücker hatten Sie ja damals sich vorgestellt, also bestimmte Dinge offen zu lassen, in diesen Dialog mit dem Publikum zu treten. Und das löst ja auch oft, Verwunderung, Verwirrung aus bei den Leuten. Also Sie wollen eigentlich eine Schlusslösung mitgeliefert bekommen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, worüber wir sprachen, also diese Angst, mit Ihren Stücken nicht klarzukommen. Meinen Sie, sagen wir mal, bestimmte Gedanken, die auch Brecht hatte, wie Theater funktionieren könnte, heute da wieder wichtig werden und von ihm eigentlich noch gar nicht abgefordert wurden? Ich erinnere mich, das ist jetzt etwas nostalgisch, vielleicht haben wir noch Zeit. Ja. Als der Brecht in die damalige sowjetische Besatzungszone kam, aus der Schweiz, gab es eine Diskussion in Leipzig, ich glaube mit ABF-Studenten und Studenten der Universität. Und der Brecht hat leider alle Pressevertreter rausgeschmissen. Er wollte nicht, dass Presse dabei ist, dass etwas aufgenommen oder das hat er immer gemacht, reportiert wird. Ja. Und da wurde er gefragt, was er will in der DDR oder in der damaligen Besatzungszone. Er sagte, ich brauche ein Theater zur wissenschaftlichen Erzeugung von Skandalen. Das klingt sehr anarchistisch, aber er hat es dann auch begründet. Er sagte, dieses Land braucht 20 Jahre Ideologiezertrümmerung. Genau das war nicht möglich, weil dann kam der Kalte Krieg, also man brauchte wieder Ideologie. Und der Brecht hatte Erfolg, bevor er eine Wirkung hatte. Und da ist eine Differenz zwischen Erfolg und Wirkung. Die Wirkung kann ja nur darin bestehen, dass man die Widersprüche, die existieren, den Leuten ganz zerreißend bewusst macht, damit sie damit konfrontiert sind, damit umgehen. Und der Erfolg besteht darin, dass alle das Gefühl haben, man ist einig und es ist alles schön. Darf ich da nochmal einhaken? An sich ist unsere Zeit abgelaufen für einen, aber es macht nichts, wir haben noch Zeit und wir wollen dann vielleicht doch dabei bleiben. Hier gibt es ja eine gewisse Diskrepanz. Heiner Müller sagt öfter, mehrfach, also unsere Kritik ist ausgerichtet auf Erfolg, das Ästhetische vor dem Sozialen und so weiter. Und jetzt auch nochmal, und Gilde hat an sein Institut geschrieben, Erfolg ist Pflicht. Beißen sich diese beiden Auffassungen? Oder wie stimmt das mit der Dialektik von Erfolg und Wirkung? Das war ja auch hier eine Frage, so ein bisschen bei den anderen Diskussionen. Ne? Sehen Sie das auch so wie Heiner Müller? Ja? Das sind eigentlich genau gleich. Genau. Ja? Ich glaube, also zwischen dem, was Pflicht. Bei uns Erfolg ist, und zwischen dem, was Brecht jetzt als Erfolg bezeichnet, ist ein ganz großer Unterschied, nur das gleiche Wort. Ja? Also Sie setzen sich nicht mit Ihrer Losung Erfolg ist Pflicht gegen Heiner Müller, der sagt, Erfolg ist überhaupt nicht Pflicht, Wirkung ist wichtiger. Nee, so habe ich es auch nicht verstanden. Nein, wir haben uns schon verstanden. Ja. Und wie ist der Erfolg jetzt mit dem Lohndrücker? Wie verkraften Sie das, Heiner Müller? Das ist etwas unheimlich, glaube ich. Ja. Weil es geht so schnell. Also, es gibt einen schönen Satz von Brecht, das Theater theatert alles ein. Und die Gesellschaft vergesellschaftet auch alles. Und es ist so eine Art Agreement jetzt, das gut zu finden und das richtig zu finden. Und es ist aber noch nie wirklich analysiert worden. Aber Sie setzen das Stück nicht ab, Sie lassen es weiterlaufen, trotz des Erfolges. Ja. Also Sie sind misstrauisch, ja? Oder? Sagt ja, schon, nur weil heimlich. Es ändert sich auch, natürlich ist da erstmal nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Wenn also in der Zeitung steht, das ist ein Erfolg, dann ist es auch Erfolg, ein Erfolg beim Publikum. Es kommen aber zunehmend andere Leute da rein, die davon nicht beeindruckt sind. Und es gibt Reaktionen von jungen Leuten, die das gar nicht so gut finden. Es gibt auf der anderen Seite Leute über 60, die es eigentlich auch gar nicht so gut finden, die nur sich damit abfinden, dass man das jetzt gut finden muss. Und während so 20-Jährige, die finden es schon fast doktrinär. Und das ist interessant, also, ja, wenn man da eine Auseinandersetzung... Ja, vielleicht muss man auch auf Ihrem Gebiet den Begriff des Wirkungsgrades haben, wie in der Technik. Ja. Eine Lokomotive hat einen Wirkungsgrad von 7%. Aber nun wollen wir nicht festlegen, wie viel wollen Sie einen höheren haben. Das wird jetzt ein schwieriges Problem, festzustellen, die verschiedenen Wirkungsgrade von Lyrik, von der Publizistik, vom Theater, vom Drama. Bleiben Sie uns gewogen, beehren Sie uns wieder, denn wir kommen am Ende des Jahres wieder zu Ihnen. Guten Abend.